Yeah. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. It's Wiggins slots, slots, slots. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. It's been a show, show, show. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. It's your fans, fans, fans. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. Wiggins and Niders. Ich habe Fans, spiele Shows, aber Moos. Was los, was los, was los, was los? Mache am Tag 4000 Euro, doch ich geh nicht über los. Meine Bros und ich turnen up, ficken alle Enemies. Alles kommt in meine Tasche, erzähl mir nix von Benefits. Ah, geh in den Givenchy Store, kaufe Sweater, kauf Pullover. Meine Ketten scheinen heller als eine Muttergefickte Supernova. Ich hab einen Fuhrpark, Paganis und Mac. Larry, meine Crip sieht aus wie das Paradies. Und Hater müssen wegrennen, weil wir sie nicht wegsperren, sondern einfach niederschießen. Spiel eine Show, mach wieder Riesen Versace, die Balkonmarkise machte nie eine Lehre. Was ich wollte, war bigger. Früher war es hilfiger, heute MCN Wigger. Ich mache Geld, Geld, Geld. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Ich ficke Sluts, Sluts, Sluts. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Ich spiele Show, Show, Show. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Ich habe Fans, Fans, Fans. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Leute sind am Helden, während ich fleißig mein Geld vermehre. Diamonds schwarz, Brombeere, Slutblom, keine Trompete, Kreditkarte brennt. Bitch, es gibt kein Happy End, wir leben nicht im Wonderland. Du Hurensohn, trink Secondhand, mein neues Kavali-Hemd hat viele Farben wie ein Regenbogen. Ich setze die Trends und habe eben Kokain gezogen. Ich bin back und ich bleibe hier forever. Mit der Heckler schieße ich dich zu Carpaccio wie ein Metzger. Bitch, ich bin so talentiert, deshalb wirst du massakriert. Lauf in die Bank und bin maskiert, du dumme Nutte, wirst frittiert mit der Chopper. Chop, chop, chop. Du siehst aus wie Chop Suey. Ich breche die Tür auf und rabe aus dem Shop Louis. Ich mache Geld, Geld. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Ich ficke Sluts, Sluts, Sluts. Wiggers sind neidisch, neidisch. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Ich spiele Show, Show, Show. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch. Ich habe Fans, Fans, Fans. Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch, Wiggers sind neidisch.